wenn man weiß, was dahinter steht, wenn man sich mit dem Thema befasst hat, dann ist es keine Beleidigung. Ich fasse es, wenn mich jemand Nazi nennt, fasse ich es nicht als Beleidigung. Ich sehe mehr Tücher auf den Köpfen im Bar, als auf Basketball veranstalten türkische Fahnen. Geh einmal von Elberfeld durch bis nach Vorwinkel und fühl mich dabei wie im Ostanatolien. Dunkelster Orient, ein paar Linke, die sich vor der Demo noch penibel schwinden, sich für Rebellen halten, in die Pfützen hüpfen und dann mit dem Schwung wie Biber schwimmen. Ich muss ins AZ, lasst mich rein, ich hab für euch auch was zu naschen dabei. Haschdrucks, gestrecktes Heroin, das könnt ihr euch dann vom Jodeke ziehen. Mann, rein mit der Nadel und Schnee in die Nase, so lässt sich das eckige Leben ertragen. Kein Druck außer der von der Spitze. Keine Pickelhoppen rum, außer die an der Ritze. Oh Gott, warum seid ihr so frech zu den Polizisten? Ohne die wärt ihr schon längst in der Holzkiste. Komisch wie kriegerisch ihr immer wollt, bis ihr euch allesamt im Nahkampf folgt. Bis heute nicht, ich hab doch recht. Die Hälfte von euch sind feige Blagen. Faule Pflege, brauchen wir Schläge. Die andere Hälfte hat grad ihre Tage. Achtung, wir rollen wie Panzer. Loslassen, nix mehr ganz am Ende. Kriegt ihr die Backen wieder rappelvoll wie Hamster. Zu uns kommen nur Motivierte. Wir bilden die Infanterie und ihr kriegt nur den durchgefickten Abfall von uns wie Marie. Ja. Achtung, wir kommen zu euch. Jetzt wird es richtig deutsch. Jetzt wird das Karl, ich mein AZ, wieder richtig voll. Wir kommen in Unterzahl ins bunte Wuppertal. Unter der Tränengasdusche werden wunderbar. Achtung, wir kommen zu euch. Jetzt wird es richtig deutsch. Jetzt wird das Karl, ich mein AZ, wieder richtig voll. Wir kommen in Unterzahl ins bunte Wuppertal. Unter der Tränengasdusche werden wunderbar. Wo ist der Hitler? Wo ist der? Der hätte mir ganz fertig gemacht, die Arschlöcher, glaub mir mal. Ja, so. Und wenn ein Polizist in Wuppertal die Wahrheit spricht, wird er versetzt. So läuft das heute ab in diesem heuchlerischen Spinnennetz, wo du mit Kinofix im Internet besser wegkommst, als wenn du rechts bist. Ehrlich bekloppt, da geht es echt nicht. Einfach nur ästlich, grässlich. Politische Weisen von oben, schätze ich. So mogelt man sich bequem, alles zurecht, hält am Ende die eigenen Lügen für echt. Tut so, als gäbe es kein Türkenproblem, keine Araber, die sich wie Affen benehmen. Hey, was soll diese ganze Scheiße? Was tut ihr euren Kindern an, indem ihr ihnen beibringt, ein Leben lang zu schweigen? Fickt euch! Ihr seid zum Glück bald tot, dann übernehmen wir das Ruder. Hecken das Land wieder nüchtern, so wie es gut war, aus dem Kopf mit der Stuka. Ohne Marionetten wie Peter Jung, der nix tut, während sein Volk verdummt. Der nix tut, während die eigenen Leute zugrunde gehen und sich mit einem betäuben. Achtung, wir kommen jetzt wieder und wieder in diese Stadt stehen. Immer wieder aufgeben, es niemals aufsehen, das Ganze mit dem Auge des Tigers. Ja, das ist der Unterschied, ihr seid Söldner und verdient dran. Wir machen weiter und weiter, bis euer Blut in unsere Wupper fließt. Zu euch, jetzt wird es richtig deutsch. Jetzt wird das Karl, ich mein AZ, wieder richtig voll. Wir kommen in Unterzahl ins bunte Wuppertal. Unter der Tränengasdusche werden wunderbar. Achtung, wir kommen zu euch. Jetzt wird es richtig deutsch. Jetzt wird das Karl, ich mein AZ, wieder richtig voll. Wir kommen in Unterzahl ins bunte Wuppertal. Unter der Tränengasdusche werden wunderbar. Es ist immer ein Angriff auf uns alle. Kommt alle zur Schlacht von Wuppertal. Sommer 2013. Verdammt, verdammt.